Abschnitt 14 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Erster deutsch-österreichischer Kynologenkongress in Rüdesheim. September 2000. Ein kynologisches Märchen. Nachdem der deutsche und der österreichische Kynologenverein schon mehrere Jahre in unverdrossener Arbeit nebeneinander ihre Kräfte gemessen hatten, wurde es auf das Freudigste begrüßt, als von den beiderseitigen Vorständen der Vorschlag gemacht wurde, im Herbst 2000 zu einem gemeinsamen Kongress in Rüdesheim zusammenzukommen. Ort und Zeit waren vortrefflich gewählt. Musste schon der Name Rüdesheim das Herz jedes rechtschaffenden Kynologen schneller schlagen lassen, so versprach auch der Rheingau an sich mit seinen herrlichen Bergwäldern, die schon in den ältesten Zeiten vom Widerhall des Rödengebells erfüllt waren, allen Teilnehmern die vielseitigsten Genüsse. Schon der Empfangsabend am 3. September brachte die animierteste Stimmung zur Entwicklung. Das Lokalkomitee, bestehend aus dem Geschäftsführer, dem gelehrten Schnürpudel Caro, und seinen Assistenten, dem Pinscher Flock und dem Spitzer Peter, hatte alles getan, um den Aufenthalt in der großen Halle des Jägerhauses auf dem Niederwald so angenehm als möglich zu gestalten. Die Halle selbst war mit Tannenreis untermischt mit glänzend roten Vogelbeerbüscheln und allen möglichen Emblemen der Jagd und sonstigen Sports auf das Prächtigste geschmückt. Jeder Augenblick brachte neue Teilnehmer aus Deutschland und Österreich. Auch aus England und Skandinavien trafen die Träger altberühmter Namen ein, mit lautem Hallo begrüßt. Als aber gar aus Grönland der Eskimo-Hund Snow und aus Deutsch-Ostafrika der haarlose Sadi, letzterer in eine dicke Schabracke gehüllt, zur Türe hereintraten, da brauste ein Sturm der Begeisterung durch die Halle, der sich erst legte, als der Lokalgeschäftsführer Caro mit würdevollem Schritte die Tribüne bestieg, in warmen, herzlichen Worten den Teilnehmern für ihr zahlreiches Erscheinen dankte und sie im Namen der Bewohner der alten Kulturstätte Rüdesheim willkommen hieß. Nun folgte Rede auf Rede, Gruß auf Gruß. Alte Freundschaften wurden erneuert und neue geschlossen. Und bei vortrefflichen Knochen und anderen Bissen und einer unversiegbaren Quelle reinsten Bergwassers gelangte man bald zu den von den Jüngeren längst erwarteten Initium Fidelitatis. Zwar hatte, wie der Geschäftsführer bedauerte, das Orchester, das sonst während des Sommers unter Direktion des Herrn Nachtigall in Rüdesheim gastierte, vor kurzem seine Rückreise in den Süden angetreten, dafür aber wurden die Teilnehmer durch Lieder des wunderbar zusammenstimmenden Quartetts Zaunkönig, Kohlmeise, Star und Rabe erfreut. Der bekannte Komiker Kautz gab unter den seltsamsten Bücklingen und Grimassen seine allerneuesten Schnaderhüpfel zum Besten. Und dazwischen ließen zwei Grünspechte ihr hölzernes Gelächter ertönen, das auch die ältesten, ernstesten Herren zur Teilnahme an der allgemeinen Fröhlichkeit hinriss. Gerne hätten die Jungen die Fidelität bis zum Morgen ausgedehnt, als aber die 12. Stunde schlug, mahnten die Alten zum Aufbruch in die zum Voraus bestellten Privatquartiere in Rüdesheim, denn nicht bloß des Vergnügens wegen sei man zusammengekommen, sondern hauptsächlich zu ernster, wissenschaftlicher Arbeit, deren Verhandlungen volle 2 Tage je von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags dauern werden. Bei der großen Anzahl der angemeldeten Vorträge war es von vornherein fraglich, ob alle Redner zum Wort gelangen würden. Umso mehr musste darauf gehalten werden, die Verhandlungen präzis zu beginnen. Als daher am Morgen des 4. September die Halle sich gefüllt hatte und zum ersten Vorsitzenden der deutsche Bernardiner Bari und zum zweiten der österreichische Bracke Castor gewählt war, ergriff Bari sofort das Wort zu seiner Rede über die Bedeutung des Hundes in der Entwicklung der Kultur, anknüpfend an den altberühmten Spruch des Zender Vesta: Durch den Verstand des Hundes besteht die Welt, wies der altersgraue Redner, dessen jugendlichen Geist man immer wieder bewundern musste, im Einzelnen nach, dass dieser Spruch nicht bloß eine Phrase, sondern im buchstäblich wahren Sinne zu nehmen sei. Warum habe der paläolithische Mensch kein besseres Dasein gehabt als das Armselige eines elenden Wilden? Weil ihm der Hund gefehlt habe. Eine wesentlich höhere Stufe haben schon die zwischen paläolithischer und neolithischer Zeit stehenden Anhäufer der Kjöcken-Möddinger erreicht, obgleich ihr Begleithund wahrscheinlich auch noch ein halber Wilder gewesen sei. Zu einem sesshaften Leben aber, zur Viehzucht und Landwirtschaft, wäre der Mensch nie gekommen, wenn ihm nicht der Hund neben seinen Dienstleistungen bei der Jagd auch sein Vieh gehütet und seine Hütten bewacht hätte. Und wenn dem Menschen sein angeborener Hochmut auch die Anerkennung dieser Wahrheit nicht zulasse, so sei es doch Sache der kynologischen Vereine, auf diese Wahrheit immer wieder hinzudeuten, bis sie endlich die gebührende Würdigung finde. Minutenlanger Beifall brauste durch die Halle, als der ehrwürdige Redner seinen glänzenden Vortrag beendet hatte. Da sich niemand zur Diskussion meldete, erhielt des Weiteren das Wort der Hirschhund Douglas von England. Er bestieg mit großer Würde die Tribüne und führte etwa Folgendes aus. Verehrte Anwesende, unser hochgeehrter Vorsitzender hat soeben von dem angeborenen Hochmut des Menschen gesprochen. Der Graf, den ich auf seinen Jagden in Schottland begleite, blickt mit unangemessenem Stolz auf seine 50 Ahnen zurück. Aber ist es nicht lächerlich, mit diesen zu prunken, während wir auf eine unendliche Zahl von Ahnen bis zu den ersten Spuren der Menschengeschichte zurückblicken können? Was speziell mein eigenes Geschlecht, das Geschlecht der Hirschhunde, betrifft, so kann ich dieselbe bis auf den Canis Matris Optimae Yet Teles, ja, vielleicht noch weiter zurückführen. Meine Ahnen waren es, die mit den alten Ägyptern schon im 4. Jahrtausend vor unserer jetzigen Zeitrechnung gejagt haben. Sie waren es, welche die alten Babylonier, Assyrer, Etrusker und Lacedämonier begleiteten. Auf meinen vielen Reisen mit dem Grafen habe ich sie in den Museen in unzähligen Bildnissen gesehen. Und wenn ich mich selbst betrachte, so kann ich in keiner Weise einen Unterschied zwischen mir und irgendeinem meiner ältesten Ahnen herausfinden. Dies bestimmt mich, die neumodische Lehre von der Veränderlichkeit der Arten für eine unerwiesene Hypothese zu erklären und an der alten Lehre von der ewigen Dauer der Typen festzuhalten. So interessant dieser Vortrag war, so fand er doch nur geteilten Beifall. Aus dem Gemurmel und dem Kopfschütteln, das er da und dort bemerkte, konnte der Vorsitzende ersehen, dass eine starke Gegenströmung, namentlich unter den jüngeren Teilnehmern, vorhanden war. Er gab deshalb die Diskussion frei und sofort bestieg der Spitzer, Peter, die Tribüne. »Meine Herren«, begann er, »ich darf wohl eine noch viel längere Ahnenreihe als der Deerhound beanspruchen. Denn während sein ältester Ahne erst im Beginn der Bronzezeit auftritt, kann ich meine Ahnen bis in die rein neolithische Pfahlbauzeit zurückführen. Aber, meinem Cerberus, welch gewaltiger Unterschied zwischen einst und jetzt. Schon der Spitzer auf der Bologna Situla ist ein anderer als der Pfahlbauspitzer, wie wir ihn uns denken müssen. Noch auffallender aber sind die Veränderungen, wenn Sie den ruppigen Hallstattspitzer mit uns jetzigen Spitzern vergleichen. Das Auffallendste, was Sie bemerken werden, ist die Zunahme der Breite des Gehirnschädels. Diese Zunahme ist bei einer Vergleichung eines modernen Spitzerschädels mit dem schmalen, eng gebauten des Pfahlbauspitzers eine ganz bedeutende. Aber nur durch Zunahme der Schädelbreite infolge einer Verbreiterung des Gehirns sind wir auf diejenige Stufe der Kultur gelangt, deren wir uns heute erfreuen. Ich glaube deshalb, der geehrte Vorredner täte wohl daran, nicht starr an der Persistenz der Typen festzuhalten. Denn wenn sein Blick nicht ganz durch das Eingenommensein für seine Theorie getrübt ist, so dürfte er den gewaltigen Unterschied zwischen sich und seinen Vorgängern in der Ahnenreihe nicht verkennen. Ich will den Hauptwert nicht auf die Länge seiner Hängeohren gegenüber den kurzen, halb aufrecht stehenden Ohren der ägyptischen und altklassischen Jagdhunde legen. Heiterkeit. Das Auffallendste ist ja auch an dem geehrten Redner seine Körpergröße überhaupt und die Größe und Breite seines Schädels. So konnte der Canis Matris Optimae Jaetelis nicht ausgesehen haben. Also hat sich auch er im Laufe der Jahrtausende verändert und damit ist auch von seiner Seite der Beweis für die Veränderlichkeit der Typen geliefert. Während der lebhaften Zustimmung, die sich an die Worte Peters anschloss, verließ der Hirschhund Douglas mit demonstrativem Brummen die Halle. Da sich nun niemand weiter zur Diskussion meldete, erhielt der Pudel Caro das Wort zu seinem Vortrage über die zwei Krassen unter den Hunden. Es würde zu weit führen, die auf umfassender Gelehrsamkeit beruhenden Auseinandersetzungen des Redners vollständig wiederzugeben. Sie gipfelten in dem Schlusssatze: In der ganzen prähistorischen Zeit ist nichts von Zwerghunden zu finden. Erst von der geschichtlichen Zeit ab treten die ersten Spuren und Überlieferungen zutage. Daraus folgt, dass sie erst in geschichtlicher Zeit aus anderen, höher gestellten Rassen hervorgegangen sind, und der Weg, auf dem dies erfolgt ist, kann nur der Weg der Degeneration gewesen sein. Hatte sie schon während des langen Vortrages selbst eine bedenkliche Unruhe bemerklich gemacht, so dass der Vorsitzende immer wieder zur Glocke greifen musste, so waren jetzt, nachdem der Redner geendet hatte, die Zwergpinscher, Zwergspitzer, Zwergpudel und Wachtelhunde nicht mehr zu halten. »Degeneration? Degeneration? Es ist eine Infamie, ein solches Wort zu gebrauchen!« lärmte und keifte es unter dem Volke der Kleinen, bis endlich der Königswachtelhund Lord, genannt Lördler, auf die Tribüne sprang und seine gelben Locken schüttelnd mit heller, weithin vernehmbarer Stimme Folgendes ausführte. »Hochgeehrte Versammlung, Sie werden wohl selbst aus dem Gebaren meiner Freunde entnommen haben, wie tief empört wir über die letzten Worte des Herrn Vorredners sind. In der Tat finden wir es unbegreiflich, wie er von einer Degeneration reden kann, wo doch überall keine vorhanden ist. Ich und meine Freunde verstehen unter Degeneration ein Herabgesunkensein von der normalen Beschaffenheit zu einem Stadium der Minderwertigkeit, und zwar in körperlicher wie in geistiger Beziehung. Aber wo trifft dies bei uns zu? Sind wir nicht trotz unserer Kleinheit harmonisch so wohlgebildet, als nur irgendein Hundekörper sein kann? Bravo, bravo! Und bilden wir nicht mit unserer hochentwickelten Intelligenz das Entzücken aller, die uns kennen, so dass unsere Wertschätzung weit über die des Pudels geht und mag derselbe noch so gelehrt sein? Ich glaube deshalb, ganz im Sinne meiner kleinen Freunde zu reden, wenn ich gegen den Ausdruck Degeneration auf uns angewandt mit aller Entschiedenheit Verwahrung einlege. Hier schlug seine Stimme um und ging in ein bedenkliches Gilfen über. Pudel Caro: Meine werten Freunde, ich würde es auf das Tiefste bedauern, wenn meine Worte irgendwie als Beleidigung aufgefasst würden. Ich wollte ja nur vom Standpunkt der Wissenschaft aus. Zwergpudelmäusle: Ei, was? Herr Vetter, gehen Sie mir weg mit Ihrer Wissenschaft. Wer sagt Ihnen denn, ob wir im Kampf ums Dasein mit unseren kleinen Körpern nicht besser vorwärts kommen als die anderen mit ihren großen? Und weiter muss ich sagen, dass die Zwergenfrage erst neuerdings anfängt, wissenschaftlich ernsthaft untersucht zu werden. Um als Beispiele die Menschenzwerge anzuführen, so haben die Röntgenuntersuchungen der Lilliputaner-Truppe das überraschende Ergebnis gehabt, dass ihr Körperwachstum noch gar nicht abgeschlossen ist. Ja, einer der Kleinsten ist nachträglich noch in kurzer Zeit um 20 Zentimeter gewachsen, so dass er wegen seiner Größe aus der Truppe ausgestoßen werden musste. Lachen. So könnte auch bei uns. Hier wurde er durch die Glocke des Vorsitzenden unterbrochen. Meine Herren, rief dieser, ich bin genötigt, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Zeit für unsere heutigen Verhandlungen abgelaufen ist. Es bleibt ja den Herren Zwerghunden unbenommen, bis zum nächsten Kongress ihre Knochen durchröntgen zu lassen. Und sollte es uns sehr freuen, wenn das Wachstum derselben ebenfalls noch nicht abgeschlossen wäre, so dass sie nächstes Jahr mit 20 Zentimeter Zusatz erscheinen würden. Heiterkeit. Für heute erkläre ich die Sitzung für geschlossen und lade die Teilnehmer ein, nach beendigter gemeinsamer Mahlzeit sich vollzählig bei dem alten Hundegräberfeld einzufinden, das unser verdienter Lokalgeschäftsführer in letzter Zeit in der Nähe von Rüdesheim aufgedeckt hat. Wir werden da recht interessante Funde zu sehen bekommen. Auf Wiedersehen heute Nachmittag. Bravo! Das Gräberfeld, um welches sich einige Stunden später die Kongressteilnehmer nahezu vollzählig versammelten, lag auf einer Heide am Rande des Waldes und umfasste etwa 25 Quadratmeter. Leichte, hügelartige Erhebungen und eine alte Sage, die an diesen Ort verknüpft war, hatten den Lokalgeschäftsführer Caro veranlasst, nachzugraben. Und mit Hilfe der beiden eifrigen Dachse, Waldmann und Zanker, war es ihm gelungen, das ganze Feld aufzudecken. Die Gräber, 18 an der Zahl, lagen nur einen halben Meter unter der Oberfläche und enthielten ebenso viele, meist wohlerhaltene Skelette einer Hunderasse, deren enorme Größe die der gegenwärtigen Hundetypen weit überragte. Sie lagen unordentlich zerstreut, ohne Einhaltung einer bestimmten Himmelsrichtung. Von Beigaben war bis jetzt nichts gefunden worden, dagegen ergab die Beschaffenheit der Skelette überraschende Aufschlüsse über das Alter und die Todesart der Bestatteten. Nur 5 derselben, deren starke Zahnabnutzung auf ein hohes Alter schließen ließ, waren augenscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Die anderen aber wiesen so starke und so zahlreiche Verletzungen der Rippen und der Vorderfußknochen auf, dass mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden konnte, sie seien auf dem Felde der Ehre geblieben. Nun fragte es sich, welchem Hundestamme diese Skelette angehörten. Der gelehrte Caro war sehr geneigt, den Canus molossus anzunehmen. »Sehen Sie diese gewaltigen Kiefer- und Eckzähne«, sprach er. »Sehen Sie weiter die starken Knochenkämme auf den Schädeln und bedenken Sie die Berichte der Alten über die Kraft und Wildheit des Molossers. So können Sie wohl nicht im Zweifel sein, dass wir in diesen Skeletten die Reste des nun ausgestorbenen Riesenhundes vor uns haben.« Mittlerweile hatte der bracke Castor überall herumgeschnüffelt und kam jetzt triumphierend mit 3 Bronzetäfelchen zurück, auf welchen die Namen Nero, Pluto, Wodan eingetragen waren. »Vom Canus molossus«, rief er, »kann nach diesen Grabbeigaben, die jedenfalls zu Halsbändern gehörten, keine Rede mehr sein. Die Funde sind jünger und weisen auf das Mittelalter hin, in welchem die deutschen Jäger mit Hilfe gewaltiger Hatzrüden den wilden Eber erlegten. Nun weiß ich aber aus der Kulturgeschichte des Hundes genau, dass diese sogenannten Sauhatzrüden aus Irland nach Deutschland eingewandert sind und sich jahrhundertelang in reiner Rasse... »Eine Ratte!« erscholl auf einmal die scharfe Stimme des Pinschers Flock. »Eine Ratte!« riefen die Dachse Waldmann, Zanker und Schlupfer. »Und wo, wo, packt sie, fasst sie!« riefen die Spitzer, die Möpse, die Docken und alle anderen miteinander. Auch die kleinsten der Zwerge, die nicht viel größer waren als die Ratte selbst, liefen kläffend und gilfend hintendrein. Da dachte auch der würdige Castor nicht mehr an seine gelehrte Auseinandersetzung, sondern sauste mit gewaltigen Sätzen der Meute nach. Nur allein der erste Vorsitzende Bari blieb zurück. Erst wollte er ebenfalls nachsetzen, aber der erste Versuch schon mahnte ihn schmerzlich an sein Zipperlein. So schaute er denn mit bittersüßem Lächeln der tollen Jagd nach, die sich immer weiter über die Heide ausdehnte. Als sie aber seinen Blicken entschwunden war, begab er sich kopfschüttelnd und an seine schönen Jugendjahre denkend langsamen Schrittes in sein Quartier. Zu der 2. gemeinschaftlichen Sitzung am 5. September hatte sich die Halle schon lange vor 9 Uhr gefüllt, denn den angekündigten ersten Vortrag, in welchem der Eskimo-Hund Snow über seine letzte Reise im östlichen Grönland berichten sollte, wollte keiner sich entgehen lassen. Bald darauf trat, von freudigem Zuruf begrüßt, der berühmte Reisende in Begleitung des Vorsitzenden Castor ein, bestieg die Tribüne und begann unter lautloser Stille der Versammlung seine Rede. Von einem kleinen Hafen an der Ostküste von Grönland ausgehend hatte sich die Reise, welche hauptsächlich prähistorischen Hunde Studien gewidmet war, bis weiter über den 80. Grad nördlicher Breite erstreckt. Über Schnee und Eisfelder, über Berge und Täler war es immer weiter nach Norden gegangen. Groß waren die Gefahren durch die umherschwärmenden Eisbären und unendlich die Entbehrungen bei einer Kost, die nur aus Heringskonserven und präparierten Walfischschwarten bestand. Bei der Schilderung dieser Beschwerlichkeiten hörte man da und dort unterdrücktes Heulen, und dem Königswachtelhund Lord und seiner nervösen Gattin Miss liefen die hellen Tränen über die Backen herunter. Wenn nun auch die Resultate der Reise hinter den Erwartungen zurückblieben, so war doch wenigstens so viel erreicht, dass das derzeit nördlichste Vorkommen von Hundespuren festgestellt war. Unter 82 Grad nördlicher Breite nämlich hatte Snow in einer Felsnische zahlreiche Koproliten gefunden, welche er der Form nach für Hundekoproliten halten musste. Ob sie als fossil oder nicht fossil anzusprechen seien, wollte er dem Ermessen eines Chemikers vom Fach überlassen. Chemiker Schnauzer. Dass die Koproliten schon der Form nach für Hundekoproliten zu erklären sind, darin pflichte ich dem Herrn Vorredner vollständig bei. Dagegen hat die im Auftrage des Herrn Vorsitzenden angestellte chemische Untersuchung mit Salzsäure, wobei kein Aufbrausen erfolgte, auf das Bestimmteste erwiesen, dass dieselben nicht fossil sind. Ich wäre deshalb geneigt gewesen, sie für verhältnismäßig rezent zu halten, wenn sich nicht bei der Behandlung mit Salzsäure ein ganz fremdartiger Geruch entwickelt hätte, welche von dem spezifischen Hundegeruch der Neuzeit wesentlich abweicht. Ich bitte alle Anwesenden, sich selbst zu überzeugen. Die Präparate gehen herum und werden von allen Teilnehmern auf das Eingehendste beschnüffelt. Vorsitzender Kastor. Nachdem wir uns von der Richtigkeit der Beobachtung des Herrn Schnauzer überzeugt haben, glaube ich für heute so viel konstatieren zu dürfen, dass im hohen Norden von Grönland Koprolithen von einer sehr alten Hunderasse hinterlassen worden sind. Welche Art diese Rasse war, ob sie ganz ausgestorben ist oder vielleicht in höheren Breiten noch fortlebt, muss weiteren Forschungen überlassen bleiben. Für heute aber lade ich die Anwesenden ein, unserem berühmten Gaste Snow ihren Dank dadurch auszusprechen, dass sie sich von ihren Sitzen erheben. Geschieht unter stürmischen Hochrufen. Vorsitzender Kastor. Es sind noch 3 Vorträge angemeldet. Ich bitte deshalb bei der Beschränktheit unserer Zeit, die Herren Redner ihre Auseinandersetzungen so knapp als möglich zu gestalten. Zunächst hat das Wort der Rottweilerhund Herr Stumper zu seinem Vortrag über die Erblichkeit erworbener Defekte. Herr Stumper? Meine Herren, ich kann mich kurz fassen. Was ich Ihnen mitteilen möchte, betrifft ja zunächst die Demonstration meines eigenen Körpers, und dazu möchte ich nur wenige Worte sprechen. Sie wissen ja, dass über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Vererbung erworbener Defekte in letzter Zeit viel debattiert worden ist. Der Mehrzahl nach sind die Gelehrten immer noch geneigt, die Möglichkeit zu bestreiten. Aber nun bitte ich die Herrschaften einmal, meine Hinterseite zu betrachten. Sie sehen da einen Schwanzstummel von nur 10 cm Länge, und dieser Stummel ist nicht während meines Lebens erworben, sondern von Geburt an vorhanden. Er ist dies eine Eigentümlichkeit, die in unserer Rasse schon seit Jahrhunderten immer wieder auftritt. Dadurch, dass sich meine Vorfahren in frühester Zeit häufig einen ihrer Ansicht nach überflüssigen Teil ihres Schwanzes abnehmen ließen, ist diese Stummelbildung erblich geworden und kommt nun in vielen Familien, oft bei mehreren Familienmitgliedern zugleich, immer wieder zum Vorschein. Zurufe? Merkwürdig, merkwürdig. Pinscher Saori? Meine Herren, die Sache ist gar nicht so merkwürdig. Ich selbst habe seinerzeit einen Teil meiner Schwanzwirbel durch Operation verloren. Meine Frau, eine geborene Terrier, die ich besondere Umstände halber zu Hause lassen musste, ebenfalls. Aus unserer Verbindung sind 6 Kinder entsprossen, von welchen 3 mit Stummelschwänzen geboren wurden. Dachshund Zanker? Ich kann noch ein weiteres Beispiel aufführen, wenn es auch nicht aus der Hundebiologie stammt. Vor einigen Jahren habe ich bei Dachsberg eine 3-farbige Kätzchen gejagt und sah gerade noch, wie ihr beim Übersetzen über den Bahndamm die Hälfte des Schwanzes durch den heranbrausenden Zug abgefahren wurde. Im nächsten Jahr habe ich in derselben Gegend mehrere junge Kätzchen mit Stummelschwänzen gesehen, fast wie die Katzen auf der Insel Man. Wie ist dies anders zu erklären als dadurch, dass der Schrecken und der Schmerz einen auch für die spätere Fortpflanzung nachhaltigen Eindruck hervorgebracht haben? Vorsitzender Kastor? Meine Herren, ich befürchte, wir kämen auf diese Weise in das Kapitel vom Versehen hinein, ein Thema, das wir lieber unseren Gattinnen überlassen wollen. Wenn deshalb niemand mehr zur Diskussion sprechen will, so erteile ich das Wort unserem Psychologen, Herrn Dickerle. Mops Dickerle? Hochgeehrte Versammlung, ich möchte Sie heute auf ein Gebiet führen, das ich nur anzudeuten brauche, um sofort die Saiten Ihres Gemüts auf das Stärkste erklingen zu lassen. Ich meine den von Urzeiten her bestehenden Kontrast zwischen Hund und Katze. Zu allen Zeiten hat diese Feindschaft bestanden. In den Sprichwörtern aller Völker ist dieselbe erwähnt. Und nur zu verwundern ist, dass der alte Linné in seine klassische Charakterisierung der Hunde nicht auch den Satz Odi und Katus aufgenommen hat. Wenn also zu unserem Charakterbilde gehört, dass wir die Katzen hassen, so muss dieser Hass auch psychologisch erklärt werden können. Woher kommt er also? Man spreche mir nicht von einer Angst der Hunde vor den Katzen. Wir haben wahrhaftig schon lange das Gegenteil bewiesen. Man spreche mir auch nicht vom Brotneid der Hunde, denn Platz und Futter ist ja genug für uns beide auf der Erde vorhanden. Lächerlich ist auch der Versuch, die Elektrizität, die wir ja den Katzen nicht absprechen wollen, ins Spiel zu bringen. Nein, die Sache liegt tiefer. Sie wissen ja alle, dass ein Ihnen wohlbekannter deutscher Professor den Sitz der Seele in dem jedem Tiere eigentümlichen Geruche sucht. Ist dies so? Und einen Professor sollte man doch glauben. Nun ja, dann haben eben die Katzen eine uns Hunden total widerwärtige Seele. Sehr wahr, sehr wahr. Kommen Sie an irgendeinem Zaun oder Eckstein vorbei, wo eine Katze ihre duftende Visitenkarte abgegeben hat? Lachen? So steigt Ihnen ein Geruch in die Nase, der Sie im Innersten empört. Ich selbst fühle in solchen Fällen, wie sich mir die Haare auf dem Rücken sträuben und kann nicht umhin, meine Empörung in Knurren und Brummen zu äußern. Zustimmung. Bei jeder Wiederholung wiederholt sich auch unser Zorn. Und zuletzt brauchen wir nur eine Katze von der Ferne zu erblicken, um das Erinnerungsbild des niederträchtigen Eindrucks wieder aufleben zu lassen, den früher solche chemischen Analysen von unserer Nasenschleimhaut aus auf unser Gehirn ausgeübt haben. Es mag ja wohl Ausnahmen geben, die bei den betreffenden Hunden auf einer allmählichen Abstumpfung und Angewöhnung beruhen mögen. Im Allgemeinen aber kann ich wohl sagen, der auf physiologisch-psychologischen Ursachen beruhende Hass zwischen Hund und Katze ist unausrottbar und wird bestehen, solange überhaupt die Welt besteht. Große Bewegung und lebhafter Beifall von allen Seiten. Vorsitzender Castor: Ich nehme an, dass wohl niemand dagegen reden wird und erteile das Wort zum letzten Vortrage Herrn Basco. Setter Basco: Meine Herren, ich habe nicht im Sinne, Ihnen einen förmlichen Vortrag zu halten, sondern wollte Sie bloß auf das Werk von Sophus Schack, Physiognomische Studien, aufmerksam machen, worin in ganz gelungener Weise in Wort und Bild Parallelen zwischen Hunden und Menschen zusammengestellt sind. Es gehört nicht einmal ein besonderes Auge dazu, um die Ähnlichkeit zwischen dem Schäferhund und Schäfer, dem Vorstehhund und Jäger, dem Pudel und Studenten, dem Königswachtelhund und einer schön gelockten Dame, der Bulldogger und einem Mörder zu erkennen. Die Gesetze, auf welchen solche offenkundigen Parallelen beruhen müssen, sind noch keineswegs aufgedeckt. Nur in Beziehung auf die Bulldogge und den Menschenmörder will der bekannte Lombroso das Gemeinsame in dem massiven, vorgeschobenen Unterkiefer gefunden haben. Alles Übrige bedarf noch der eingehenden Untersuchung. Bullterrier Box: Wenn Herr Basco die Ähnlichkeit zwischen der Bulldogge und einem Menschenmörder für erwiesen hält und mit Lombroso diese Ähnlichkeit auf dem gemeinsamen massiven Unterkiefer aufbaut, so spricht er da in leichtfertiger Weise eine Behauptung aus, gegen welche ich auch im Namen meines leider nicht anwesenden Bulldog-Falters ganz energisch protestiere. Erstens sind wir keine geborenen Mörder, sondern der Mehrzahl nach gerade so gutmütige Kameraden wie ein jeder von Ihnen in dieser Versammlung. Was zweitens den massiven Unterkiefer betrifft, durch den sich nach Lombroso der Menschenmörder auszeichnen soll, so wäre ich doch sehr begierig zu erfahren, wozu denn derselbe seinen starken Kiefer brauchen sollte. Es ist eben reiner Zufall, dass der oder jener Mörder einen solchen Kiefer besitzt. Und so behaupte ich drittens, dass auch wir verbulldocken Geschlechter zu unseren vorgeschobenen Unterkiefern und zurücktretenden Oberkiefern und Oberlippen gekommen sind, wie ein jeder von ihnen zu seiner Nase. Heiterkeit: Ja, ich kann Ihnen vom vergleichend anatomischen Standpunkt aus beweisen, dass diese Eigentümlichkeit des Gesichtsschädels schon bei dem Sivaterium aus dem Tertiär des Himalaya sich findet und jetzt noch bei dem Niata-Rinde in den La Plata-Staaten vorkommt. Es hat sogar schon Flusskarpfen gegeben, die denselben vorspringenden starken Unterkiefer wie wir gehabt haben. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, das Sivaterium, das Niata-Rind und die mit solchen Kiefern versehenen Karpfen für geborene Mörder zu halten, so will ich Sie nicht daran hindern. Was aber mich und meine Vettern betrifft, so möchte ich noch einmal gegen eine solche Unterstellung Verwahrung einlegen. Vorsitzender Castor: Ich bin selbst der Ansicht, dass Herr Basco in seinen Ausführungen das Maß des Erlaubten etwas überschritten hat und überlasse es seinem Takter, an anderem Orte die nötige Erklärung abzugeben. Im Übrigen habe ich Ihnen mitzuteilen, dass die Verhandlungen beendigt sind und bitte Sie nur noch, den Ort der nächstjährigen Zusammenkunft und die Vorsitzenden derselben zu bestimmen. Dies geschieht. Es wird als Ort des nächsten Kongresses mit Stimmenmehrheit Hundeshagen und mit Akklamation Castor zum ersten und Bari zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Nachdem diese Formalitäten erfüllt sind, erkläre ich die diesjährige Versammlung für geschlossen und lade Sie zum Schlusse ein, heute Nachmittag der Ausgrabung eines alten Abfallhaufens am Rheinufer möglichst zahlreich beizuwohnen. Aus diesen anscheinend uralten Abfallhaufen, den alle Teilnehmer schon bei ihrer Ankunft am 3. September bemerkt hatten, waren um 3 Uhr nachmittags alle Augen gerichtet. Sollte es nicht möglich sein, in demselben ein Gegenstück zu den Kürkenmöddinger an der dänischen Küste zu finden? Welch ein Triumph, wenn der älteste Hund, der Begleiter des Menschen in der Zwischenstufe zwischen der paläolithischen und neolithischen Zeit, auch hier an dieser uralten Kulturstelle entdeckt würde. Jeder sucht von vornherein den besten Platz zu erringen, und als das Zeichen gegeben wurde, begann ein Graben und Scharren, wie der Rhein noch keines an seinen Ufern geschaut hatte. Rasch waren die oberste Humusschicht abgedeckt, und bald trat eine zweite zutage, die mit Kieselsteinen, Muschelschalen, Fischskeletten und allen möglichen Überbleibseln ganz durchspickt war. »Halt!« rief der Geschäftsführer Caro. »Hier ist ein Stück Eisen. Die weiteren Funde werden zeigen, ob wir in der Latene- oder Hallstattzeit sind.« »Und hier«, sprach Bari, »sind grün patinierte Metallstücke, die ganz wie Bronzeartefakte aussehen.« »Wir müssen weiter hinunter«, sprach Caro. »Noch haben wir keine Scherben und keine Feuersteine gefunden.« Alles grub emsig weiter, bis man auf einmal auf einen ganzen Haufen zerschlagener Scherben gelangte. Aus diesen zog der Mops Dickerle den Schenkelknochen eines mittelgroßen Tieres heraus und brachte ihn triumphierend dem Geschäftsführer. »Hurra, da haben wir ihn ja, unseren Urahn aus den Kirkenmördingers!« »Langsam, langsam«, mahnte Caro, »wir müssen doch immer noch weitere Beweise haben.« Einstweilen soll unser Assistent Herr Peter den interessanten Knochen in Verwahrung nehmen. Dies geschah, und mit erneuter Emsigkeit wurde Schichte um Schichte aufgedeckt, bis man auf den gewachsenen Boden gelangte. Jeder Scherben und jede Steinchen und Beinchen war besonders gelegt worden, so dass zuletzt ganz respektable Haufen von Fundstücken sich angesammelt hatten. »Merkwürdig«, sprach kopfschüttelnd der Geschäftsführer, »merkwürdig, dass wir auf keine Feuersteine gekommen sind. Nun, vielleicht gibt uns der Schenkelknochen selbst am besten Auskunft. Herr Peter wolle die Güte haben, uns den Knochen wieder zu geben.« »Herr Peter! Herr Peter!« rief ein Dutzend dienstbereiter Stimmen. Der aber war nirgends zu finden. Endlich entdeckte ihn der Dachs Zanka hinter einem benachbarten Busche und brachte ihn zur Stelle. »Wo haben Sie den interessanten Schenkelknochen?« »Ich hab ihn nicht mehr«, antwortete verlegen Peter. »Ja, beim Kuckuck, was haben Sie denn mit ihm angefangen?« »Ich habe ihn zuerst ein bisschen untersucht, und weil er mir so gut schmeckte, habe ich ihn gegessen.« »Gegessen«, rief voll Entrüstung der Geschäftsführer. »Da hört dann doch die Weltgeschichte auf.« »Gegessen! Nachdem wir aber im Begriff waren, eine der epochenmachendsten Entdeckungen zu machen. Es ist unerhört!« »Unerhört! Eine Gemeinheit! Eine Niederträchtigkeit!« rief es von allen Seiten. Da trat schmunzelnd der alte Bari heran und flüsterte dem Vorsitzenden Castor etwas ins Ohr. Der blickte auf und sah voller Staunen, wie der Dachs Waldmann und der Pinscher Schnauzer einen wohlerhaltenen, mit einem Henkel versehenen Topf herbeischleppten, den dieselben ihrer Aussage nach in einer Ecke der untersten Kulturschichte ausgegraben hatten. Der Topf war außen grün, innen gelb glasiert und zeigte auf dem Boden der Innenfläche eine bräunlich-rote Kruste. »Dieser Topf«, sprach Bari, »wurde in der untersten Kulturschichte gefunden. Und nun, meine Herren, riechen Sie einmal hinein.« »Pfui Teufel«, rief Castor. »Pfui Teufel«, rief auch Caro, sollte es möglich sein, dass dies ein Porte de Chambre wäre. Warum denn nicht? Sprach gemütlich der alte Bari. Der Topf hat jedenfalls einst einem Buben gehört, der vielleicht heute noch als Schiffsmann auf dem Rheine fährt. Und der Schenkelknochen? Rief lachend der Schelmpeter. Oder vielmehr das Schinkenbein, das mir noch so gut geschmeckt hat, ist höchstwahrscheinlich im Hinterteil eines Schweines gesteckt, das besagter Schiffsmann als Knabe im Stall gefüttert hat. So wären wir also ganz in der allerjüngsten Periode? Rief wehmütigen Blickes der Pudel Karo. Macht nichts, lachte Bari. Wir wollen alles, auch den interessanten Topf, fein säuberlich wieder hineinstecken und zudecken. Vielleicht machen wir einen Anthropologenkongress, der einmal nach 1000 Jahren hierher kommt, eine große Freude. Wir aber wollen mit dem Bewusstsein, einen fröhlichen Nachmittag erlebt zu haben, von dannen gehen. Auf Wiedersehen nächstes Jahr in Hundeshagen. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Februar 2025.